verköpft, verworren, verquert. Etwas in deinem Leben läuft verkehrt. Du kaschierst, kastrierst, zensierst und merkst nicht, was du dabei verlierst. Denkst du echt, es wäre ein Problem? Wenn wir beide ein Stück weit gemeinsam gehen. Also glaube mir. Also glaube. Nicht an dir, nicht an mir, und du wirst mich verstehen, wenn wir uns wiedersehen. Aus Angst, aus Furcht, Unsicherheit macht sich in deinem Herzen breit, zitternd, weinend, verzweifelt, auf Fragen antwortest du keifend. Denkst du echt, es wäre ein Problem? Wenn wir beide ein Stück weit gemeinsam gehen. Also glaube an dir, nicht an mir, und du wirst mich verstehen. Also glaube mir, glaube. Nicht an dir, nicht an mir, und du wirst mich verstehen, wenn wir uns wiedersehen. Wenn wir uns wiedersehen. Du wirst mich verstehen. gebrochen, am Boden zerstört. Doch deine Hoffnung unversehrt.